Hast du jemals etwas so Abscheuliches wie diesen Kirchturm gesehen? Ich wusste gar nicht, dass die Kirchtürme so nahe gehen, liebste Schwester. Und diese Fahrzeuge, die von Pferden über, was ist das, Schienen gezogen werden. Meinst du, dass unsere Verwandten das auch tun? Was tun? Sich darauf zu stürzen, sobald eines vorfährt, als müssten sie auf hoher See gerettet werden. Diese vielen Frauen mit ihren Taschen und Paketen. Wahrscheinlich sitzt ein sehr gut aussehender Mann darin. Hier gibt es keine gut aussehenden Männer. Oh, dieses schreckliche Land. Es schneit immer noch. Dieses komische, dieses herrliche Land. Felix, du zerrst an meinen Nerven. Der junge Mann, der in dem kleinen Bostoner Hotelzimmer mit geschickter Hand eine Zeichnung anfertigte, hatte feine Züge und ein strahlendes Lächeln. Seine um einige Jahre ältere Schwester ähnelte ihm, ohne allerdings so gut auszusehen. Kein Kompliment hatte ihr jemals mehr Freude bereitet, als dass sie sei eine Dame, die ihren Kopf wie eine Schönheit trägt, ohne schön sein zu müssen. Henry James, die Europäer. Es war ein Fehler. Ich hätte dir nicht vorschlagen dürfen, nach Amerika zu reisen. War es denn dein Vorschlag? Wenn du möchtest, dann nehme ich die Schuld auf mich. Schau aus dem Fenster. Es schneit, Mitte Mai. Ich kann mich nicht erinnern, dass Mama mir je erzählt hat, es sei hier so abscheulich gewesen. Mama hat dir nie etwas Unangenehmes erzählt. Und du wirst sehen. Morgen haben wir herrliches Wetter. Qu'en savez-vous? Morgen reise ich ab. Wohin denn? Irgendwohin, nur weg von hier. Zurück nach Silberstadt. Ich werde an den Fürsten schreiben. Warum sagst du nicht, du hast mich, weil ich dich hierher gebracht habe? Weil du es nicht glauben würdest. Ich bewundere dich und habe vor, mich an diesem merkwürdigen Land zu erfreuen. Gute Laune ist zweifellos etwas Großartiges, aber du hast für meinen Geschmack zu viel davon. Und ich kann nicht erkennen, was sie dir bisher genutzt hätte. Sie hat mich glücklich gemacht. Das ist wohl das Mindeste. Du hast dein Leben lang dem Schicksal bereits für die kleinsten Gunstbeweise gedankt. Deshalb hat es sich nie für dich angestrengt. Ein bisschen schon. Denn es hat mir eine wunderbare Schwester geschenkt. Ich meine es ernst, Felix. Du bist fast 30 und weiter nichts als ein unbekannter Bohemian. Der mittellose Mitarbeiter einer Illustrierten. Mittellos? Ich habe 100 Pfund in der Tasche. Und ich habe einen Vertrag über 50 Zeichnungen und möchte all unsere Verwandten und deren Verwandte porträtieren. Zu 100 Dollar pro Kopf. Du besitzt keinen Ehrgeiz. Aber du, liebe Baronin. Ja. Und mein Ehrgeiz hat mich an diesen entsetzlichen Ort gebracht. Nein, unsere Verwandten tun so etwas nicht. Du meinst das Gerangel um die Pferdebahnen? Das ist bei reichen Leuten ausgeschlossen. Bist du sicher, dass sie reich sind? Herr im Himmel, du kannst Sachen sagen. Glaubst du, ich wäre sonst jemals hierher gekommen? Ich rechne nicht damit, dass sie klug sind oder freundlich, jedenfalls am Anfang, oder vornehm oder interessant. Aber ich bestehe unbedingt darauf, dass sie reich sind. Ja, ich rechne auch damit, dass sie reich sind. Und klug und freundlich und vornehm und interessant und überhaupt wunderbar. Sicher sind unsere Cousinen so hübsch wie alle Mädchen in diesem Land. Ich werde sie gleich morgen aufsuchen. Lieber Bruder, du wirst immer ein Kind bleiben. Der nächste Tag war strahlend schön, wie es Felix prophezeit hatte. Der Winter hatte sich schlagartig zum Sommer gewandelt. Dies bemerkte auch das junge Mädchen, das aus einer großen, schlichten Villa mitten auf dem Land trat und durch den Garten schlenderte, der das Haus von einer schlammigen Landstraße trennte. Sie war groß und blass, dünn und ein wenig linkisch. Ihr Name war Gertrude. Das zweite junge Mädchen, das jetzt über die Veranda des alten Hauses in den Garten ging, alt insofern, als es 80 Jahre zählte, war ihre Schwester Charlotte. Das ist der Schlüssel zum Esszimmerschrank, falls jemand etwas haben möchte. Auch sie war dünn und blass, aber etwas älter und ein wenig ansehnlicher. Wer sollte etwas haben wollen? Ich bin allein im Haus. Es könnte jemand kommen. Meinst du Mr. Brand? Ja, Gertrude. Vielleicht möchte er ein Stück Kuchen. Ich mag keine Männer, die immer Kuchen essen. Ich glaube, Vater erwartet, dass du in die Kirche kommst. Was soll ich ihm sagen? Sag, ich habe arge Kopfschmerzen. Wäre das die Wahrheit? Nein, Charlotte. Ich habe den unguten Eindruck, du bist ruhelos. Ich fühle mich wie immer. Findest du nicht, dass mein Schultertuch zu lang ist? Ich glaube, du trägst es nicht richtig. Wie soll ich es denn tragen? Ich weiß nicht. Anders. Es muss von hinten anders aussehen. Ach, das spielt jetzt keine Rolle. Ich finde ohnehin, es spielt keine Rolle, wie man von hinten aussieht. Aber das ist viel wichtiger. Da siehst du nämlich nicht, wer dich beobachtet. Du kannst nicht versuchen, hübsch auszusehen. Ich finde nicht, dass man überhaupt versuchen sollte, hübsch auszusehen. Naja, wahrscheinlich hilft es sowieso nicht viel. Ich hoffe, es geht dir besser, wenn wir zurückkommen, liebe Schwester. Aber es geht mir bestens. Charlotte ging den Weg zum Gartentor hinunter. Dort kam ihr ein gut aussehender junger Mann mit einem Zylinder entgegen. Allerdings war er etwas zu beleibt. Oh, Mr. Brand. Ich wollte nachsehen, ob Ihre Schwester nicht in die Kirche gehen will. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Wenn Sie ein wenig mit ihr reden würden, sie wirkt so unruhig. Ich werde mich sehr gern mit ihr unterhalten. Dafür würde ich fast jedem Gottesdienst fernbleiben. Das müssen Sie selbst wissen. Aber ich komme noch zu spät. Darf ich fragen, warum Sie nicht in die Kirche gehen? Weil der Himmel so blau ist. Ihre Schwester meinte, Sie seien niedergeschlagen. Ich bin niemals niedergeschlagen. Nur manchmal böse. Wenn ich böse bin, bin ich gut gelaunt. Gerade eben war ich böse zu meiner Schwester. Was haben Sie ihr denn angetan? Ich habe etwas gesagt, was sie verwirrt hat. Absichtlich. Aber warum? Weil der Himmel so blau ist. Jetzt verwirren Sie mich. Dessen bin ich mir bewusst. Miss Gertrude, Sie wissen, dass ich Ihnen viel zu sagen habe. Bitte. Bitte nicht jetzt. Wir sind ganz allein. Ganz allein in der schönen Stille dieses Sonntags. Eben deshalb. Gehen Sie lieber in die Kirche. Tun Sie mir den Gefallen. Darf ich reden, wenn ich zurückkomme? Wenn Sie dann noch in der Stimmung sind? Ich weiß nicht, ob Sie böse sind, aber Sie sind auf jeden Fall rätselhaft. Gertrude wanderte ziellos durch die weißgetäfelten Räume der Villa. Anscheinend waren heute auch die Dienstboten zur Kirche gegangen. Manchmal genoss sie das Gefühl, allein zu sein, in vollen Zügen. Es schien ihr immer, als müsste sie die Gelegenheit beim Schopf packen. Und während sie überlegte, was sie Besonderes tun konnte, war die Gelegenheit meist schon vorüber. Heute überlegte sie angestrengter denn je. Schließlich griff sie nur nach einem besonders eindrucksvollen Buch. Einem Band aus Tausend und einer Nacht. Und setzte sich damit in einen der Schaukelstühle auf der Veranda. Als sie nach einer Weile von ihrer Lektüre aufblickte, glaubte sie, den Prinzen Kamar es-Saman leibhaftig vor sich zu sehen. Er war wunderschön und verbeugte sich sehr tief vor ihr. Es war die grandioseste Verbeugung, die sie je gesehen hatte. Würden Sie mir freundlicherweise sagen, ob ich die Ehre habe, mit Miss Wentworth zu sprechen? Sie erhob sich und vergaß fassungslos vor Verblüffung, den Finger im Buch zu lassen. Ich bin Gertrude Wentworth. Dann habe ich die Ehre, das Vergnügen, Ihr Cousin zu sein. Welcher Cousin? Wer sind Sie? Ich merke schon, es muss Ihnen komisch vorkommen. Es ist sehr still hier. Sind Sie ganz allein? Ja, alle sind zur Kirche gegangen. Das habe ich befürchtet. Jetzt hoffe ich, Sie fürchten sich nicht vor mir. Ich weiß. Sie sind aus Europa. Sie haben also von uns gehört. Sie glauben, dass es uns gibt. Wir wissen, dass wir in Frankreich irgendwo Verwandte haben. Und haben Sie sich jemals gewünscht, uns kennenzulernen? Ich wollte Sie kennenlernen. Dann bin ich froh, dass ich auf Sie gestoßen bin. Wir wollten Sie auch kennenlernen. Deshalb sind wir gekommen. Mit dieser Absicht? Klingt das, als wollten wir Ihnen zur Last fallen. Ich glaube, das tun wir nicht. Wirklich nicht. Wir ziehen nur ziemlich gern umher und waren froh über einen Vorwand. Und Sie sind soeben angekommen? Ja, ja. In Boston. Vor 2 Tagen. Ich habe mich im Gasthof nach Mr. Wentworth erkundigt. Das muss Ihr Vater sein. Ja. Die Leute hatten schon viel von ihm gehört. Also hat man mir an diesem herrlichen Tag den Weg gewiesen. Ich kam zu Fuß, weil ich die Landschaft sehen wollte. Es sind ziemlich viele Meilen. 7,5. Gertrud war zutiefst aufgewühlt. Sie hatte noch nie im Leben mit einem Ausländer gesprochen. Hier war nun einer, den die sonntägliche Stille extra für ihren Privatgebrauch hervorgezaubert hatte. Und er war so brillant und so höflich und lächelte ständig. Möchten Sie nicht ins Haus kommen? Sie haben also keine Angst vor mir? Wir haben keine Angst hier. Ah, comme vous devez avoir raison. Zum ersten Mal hörte Gertrud jemanden so viele französische Wörter sprechen. Sein Lächeln war schon fast eine Grimasse, als sie ihn in den Salon führte. Ach, was für ein freundliches Haus. Drinnen ist es heller als draußen. Sind Sie Franzose? Gott bewahre. Oh, ich glaube, Sie kennen meinen Namen noch nicht. Ich heiße Felix Jan. Ihr Vater ist mein Onkel. Meine Mutter war seine Halbschwester. Ja, sie wurde katholisch und hat in Europa geheiratet. Ach, das wissen Sie also. Unsere Eltern haben in Sizilien geheiratet. Unser Vater ist dort geboren. Dann sind Sie Sizilianer? Oh nein. Unser Vater war Amerikaner. Er lebte nur in Europa. Aber Sie sind doch eine Art Ausländer. Ja, eine Art. Aber welche? Wir sind noch nicht dazu gekommen, diese Frage zu klären. Wo leben Sie denn? Auch das können Leute wie wir nicht sagen. Ich glaube wirklich, ich habe schon in jeder europäischen Großstadt gelebt. Ah ja, dann haben Sie sicher Durst. Gertrud bewirtete ihren Gast mit einem Glas Madeira und dem Kuchen, von dem ihre Schwester gedacht hatte, Mr. Brandt werde ihn gern essen. Da werde ich ja göttergleich verwöhnt. Erzählen Sie mir von Ihrer Schwester. Meine Schwester ist die Baronin Münster. Eine Baronin? Warum ist sie nicht mitgekommen? Sie hat mich als Gesandten vorausgeschickt. Sie möchte ihrem Vater ihre Aufwartung machen. Ist sie verheiratet? Ja, sie ist mit einem deutschen Prinzen verheiratet. Prinz Adolf von Silberstadt-Schreckenstein, dem jüngeren Bruder des Fürsten. Silberstadt-Schreckenstein? Ist sie eine Prinzessin? Oh nein. Ihre Stellung ist etwas seltsam. Es ist eine morganatische Ehe. Morganatisch? Ja, so nennt man die Heirat zwischen dem Sprössling aus einem Herrscherhaus und einer gewöhnlichen Sterblichen. Sie haben Eugenia zur Baronin gemacht, aber mehr konnten sie nicht tun. Jetzt wollen sie die Ehe auflösen. Prinz Adolf ist unter uns gesagt ein Trottel. Aber sein Bruder, der Fürst, ein kluger Mann, hat so seine Pläne für ihn. Die andere Seite möchte die Ehe auflösen. Gegen ihren Willen? Gegen ihr Recht. Sie muss sehr unglücklich sein. Gertrud? Das Gespräch hatte die junge Dame so gefesselt, dass sie die Schritte gar nicht wahrgenommen hatte. Da kamen sie alle aus der Kirche zurück. Mr. Brandt hatte als erster den Salon betreten. Augenscheinlich war er noch immer in der Stimmung zu sagen, was er vor einer Stunde nicht sagen durfte. Plötzlich begriff Gertrud, dass sie den jungen Mann vorstellen musste. Das ist der Prinz. Der Prinz von Silberstadt-Schreckenstein. Sie haben dich zumindest nicht von der Tür gewiesen. Du warst gut 10 Stunden weg. Von der Tür gewiesen? Sie waren entzückt. Noch nie wurde ich so umschwärmt. Es war der grandioseste Tag meines Lebens. Eine Ansammlung von Engeln. Ich verstehe. Die Baronin hatte nur begrenztes Vertrauen in das Urteilsvermögen ihres Bruders. Vor seinem Antrittsbesuch hatte sie ihm genaue Anweisungen gegeben, auf welche Einzelheiten er zu achten hatte, um für ihren Auftritt gerüstet zu sein. Nun sag, wie ist das Haus? Ist es schön? Wild romantisch. Es liegt inmitten von Wiesen und Wäldern. Ein dreistöckiges Holzhaus. Der Onkel hat es als ehrwürdiges Herrenhaus bezeichnet. Dabei sieht es aus, als wäre es erst letzte Nacht erbaut worden. Ist es vornehm? Es ist vor allem blitzsauber. Keinerlei Prunk, keinerlei Schmuck, keine Heerscharen von Dienstboten und Stühle mit fast geraden Rückenlehnen. Man kann von den Treppenstufen essen. Wie erstrebenswert. Keine sichtbaren Spuren von Reichtum? Ich würde sagen, es handelt sich um Reichtum ohne sichtbare Spuren. Ach, und die Bewohner halten sich natürlich ebenfalls kerzengerade. Liebe Schwester, die Bewohner sind allesamt reizend. Sie wünschen sich, dass du kommst und für immer bleibst. Ach ja. Und die beiden Töchter, sind sie so hübsch, wie du dir erhofft hast? Nun ja, eine von ihnen, Charlotte. Ich verstehe, du hast dich in Gertrude verliebt. Und sie sind offenbar Puritaner durch und durch. Ja, lebenslustig sind sie nicht. Ich glaube, da stimmt irgendetwas nicht. Sie nehmen alles schwer. Der Onkel sieht aus, als erlitte er gerade ein Martyrium. Nicht im Feuerofen, sondern in der Eiskammer. Aber wir werden sie schon aufheitern. Was ist mit dem Sohn des Hauses? Ich fürchte, dass er sich gern einen ansäuselt. Also immerhin ein Epikureer. Wie alt ist er? Ein 20-jähriger Junge. Hübsch, aber leider etwas gewöhnlich. Und dann gibt es noch Mr. Brand, eine Art Laienpriester. Die Familie scheint viel von ihm zu halten. Sind das alle Herren? Mr. Acton wird dir gefallen. Ein Mann von Welt. Er war in China. Ah. Ich habe den Eindruck, dass er dort ein Vermögen gemacht hat. Das ist immer interessant. Jung, klug, gut aussehend. Er ist geistreich. Noch keine 40. Hat eine leichte Glatze. Er wird dich bewundern. Schon möglich. Seine junge Schwester ist ein bildhübsches Geschöpf. Sie ist eine waschechte Amerikanerin. Bon, wir werden sehen. Wir freuen uns sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Sei recht freundlich. Wenn die Baronin zu gefallen wünschte, war sie die reizendste Frau der Welt. Dann vergaß Felix, dass sie manchmal schwierig und launisch war und er mitunter Angst vor ihr hatte. War es recht, von mir zu kommen? Sehr. Sehr recht. Mr. Wentworth war es Angst und Bang. Noch nie hatte ihn eine Frau mit einem so unverwandten, eindringlichen Lächeln angeblickt. Und es verwirrte und bedrückte ihn, dass diese Frau seine Nichte war. In der Nacht zuvor hatte ihn das seltsame Wort morganatisch nicht schlafen lassen. Seine Nichte, eine Baronin, in morganatischer Ehe verheiratet. War das rechtens? War das angemessen? War das zulässig? Meine Töchter. Guten Tag. Und Miss Gertrude. Guten Tag. Die Baronin hatte noch nie so unscheinbare Menschen gesehen. Immerhin gab Charlotte ihr einen Kuss und sah sie sehr lieb und feierlich an. Gertrude hingegen wirkte fast düster und hatte bei der Umarmung Tränen in den Augen. Ach, was für hübsche Cousinen ich habe. Warum kommt Ihr Sohn mich nicht begrüßen? Offenbar ist er nicht so charmant wie seine Schwestern. Ich weiß nicht. Ich werde mich darum kümmern. Er fürchtet sich ein wenig vor Damen. Er ist sehr hübsch. Wir wollen hineingehen und ihn suchen. Ja, das wollen wir. Die Baronin nahm den Arm ihres Onkels, der sich nicht bewusst war, ihn ihr angeboten zu haben, und sich fragte, ob er es hätte tun sollen und ob es sich unter diesen Umständen für ihn schickte. Es kommt ein Augenblick im Leben, da man unweigerlich zu den natürlichen Banden zurückkehrt. Mr. Wentworth hatte tags zuvor gehört, die Baronin sei sehr klug, sehr scharfsinnig. Die natürlichen Bande sind sehr stark. Jetzt ging es also los mit dem Scharfsinn. Felix und Gertrude blieben noch einen Moment im Garten zurück. Was halten Sie von Eugenia? Ist sie nicht reizend? Sie ist beeindruckend. Es muss sehr interessant sein, wenn man sie richtig kennt. Ich habe nicht das Gefühl, als würde mir das je gelingen. Ach, Sie werden dicke Freundinnen werden. Wenn Sie in Zukunft sehr nett zu mir sind, will ich vergessen, dass Sie mich nicht gleich begrüßt haben, Clifford. Ja, natürlich. Das ist mein Cousin, Mr. Acton. Ihr Cousin, nicht meiner? Das hängt einzig von Ihnen ab. Ach ja? Madame Münster spürte sofort, dass Mr. Acton von den anwesenden Personen die wichtigste war. Sagen wir, es hängt von Ihrem Verhalten ab. Ich warte lieber. Ich habe genug Cousins. Es sei denn, ich kann auch Anspruch auf diese bezaubernde Dame erheben. Das ist meine Schwester Lizzie. Guten Tag. Das ist ja ein ganz anderer Typus. So haben wir uns die amerikanischen Mädchen vorgestellt, nicht wahr, Felix? Ich kann hier nur einen Typus erkennen, den anbetungswürdigen. Und dieser Herr ist so etwas wie ein Geistlicher? Mr. Brand. Er ist Pfarrer. Protestant? Ich bin Unitarier, Madam. Aha, etwas Neues. Vater. Liebe Nichte, Sie kommen von sehr weit her. Sehr, sehr weit. Das ist ein Grund, Sie hier bei uns niederzulassen. Bitte, Sie müssen bei uns wohnen. Eugenia war eine Frau der plötzlichen Gefühlsaufwallungen. Die freundlichen, ernsten Menschen, die karge Einrichtung, das schlichte Leben, all diese Eindrücke überwältigten sie und sie gab einem Gefühl nach, das so echt war, wie sie es selten erlebte. Ich bin sehr müde. Ich möchte mich gern ausruhen. Bitte nehmen Sie mich auf. Sie kann doch das große Nordostzimmer haben und das französische Bett. Aber sie will nicht in diesem Haus wohnen. Ach, meinst du, es ist nicht gut genug für sie? Sie hat doch ihre Bereitschaft deutlich bekundet. Das war nur Höflichkeit. Sie ist sehr höflich. Allzu höflich. Was man von dir nicht behaupten kann. Sie meint genau das Gegenteil. Nachdem sie in die Stadt zurückgekehrt war, von nun an wurde die Baronin nie anders als mit dem Personalpronomen bezeichnet, fand ein Familienrat statt. Der Besuch aus Übersee war ein Ereignis, das im gewohnten Pflichtprogramm der Familie nicht vorgesehen war. Vater, sie kann hier nicht wohnen. Sie ist die Frau eines Fürsten. Hierzulande sind wir alle Fürsten. Und ich wüsste nicht, dass es in der näheren Umgebung einen Palast zu mieten gäbe. Cousin William, überlassen Sie ihnen doch das kleine Haus auf der anderen Straßenseite. Du gehst aber sehr großzügig mit dem Eigentum anderer Leute um. Robert ist auch mit seinen eigenen Sachen großzügig. Oh ja, lass sie in dem kleinen Haus wohnen, Vater. Dort gibt es nichts, was so hübsch ist wie das Nordostzimmer. Oh, sie wird es sich schon nach ihrem eigenen Geschmack einrichten. Das wird wunderbar. Es wird ein fremdländisches Haus werden. Aber brauchen wir denn so etwas? Wir werden seltsamen Einflüssen ausgesetzt sein. Sie reden, als wolle die arme Baronin einen Spielsalon eröffnen. Wenn wir sie besuchen, wird es sein, als besuchten wir Europa. Sie wird ein Boudoir haben. Oh. Sie wird erst um 10 Uhr morgens aufstehen und im Bett frühstücken. Gertrude wird vorwitzig. Liebe Schwester. Charlotte hatte immer gewusst, dass ihre Schwester sehr viel Fantasie besaß und war stolz darauf gewesen. Doch gleichzeitig hatte sie immer geahnt, dass dies eine gefährliche Gabe war. Ich möchte, dass du mir etwas versprichst. Ja, was denn? Reg dich nicht auf. Lass nicht zu, dass diese Vorkommnisse zum Anlass für Aufregungen werden. Ich glaube, das kann ich nicht versprechen, Vater. Ich bin schon aufgeregt. Alle schwiegen eine Weile, als hätten sie etwas Waghalsiges, Unheilvolles vernommen. Ich glaube, es ist besser, Sie ziehen in das andere Haus. Ja, Sie sollen im anderen Haus bleiben. Frühstück, Dinner und Tee im Schoß dieser Familie. In diesen Schrank bitte. Gut. Da könnte ich mich ja gleich in die Klosterschule zurückwünschen. Es sind die liebenswertesten Menschen auf Erden. Natürlich sind sie das. Einige Tage später nahm die Baronin das kleine weiße Cottage in Besitz, das bisher in den Sommermonaten von Freunden der Familie bewohnt wurde. Wachskerzen wurden aufgestellt, Portieren in die Türen gehängt, Tücher über Sofas und Stuhllehnen drapiert. Rosafarbene Seidenrouleaus tauchten die Räume in Dämmerlicht. Ich habe es mir ein wenig gemütlich gemacht. Ja, das ist interessant. Es beeindruckte Eugenia, dass ihre amerikanischen Verwandten nie über Geld sprachen. Sie waren äußerst großzügig, besorgten ihr sogar eine Köchin für ihren kleinen Haushalt. Materieller Wohlstand schien eine Selbstverständlichkeit zu sein, über die man nicht sprach. Ach, wie herrlich! Es war nicht komplett gelogen, als Eugenia erklärt hatte, sie suche Ruhe und Abgeschiedenheit. Wenn sie von der Veranda ihres Chalets über die weiten Felder, die Teiche und Obstgärten blickte, erlebte sie ein geradezu sinnliches Vergnügen. Nichts, was die Baronin sagte, war komplett gelogen, so wie nichts ganz der Wahrheit entsprach. Begleitest du mich heute zum Dinner nach drüben? Oh, nein, diese Art von Kost bekommt mir nicht. Prüfet alles, und was gut ist, das behaltet. Amen. Amen. Amen. Ein sehr besonderer Geschmack. Felix genoss es, jeden Tag bei seinem Onkel zu tafeln. Seine Fähigkeit, sich über alles zu freuen, war so groß, dass er die frischen Speisen durchaus zu würdigen wusste. So müssten die Menschen in Urzeiten gelebt haben, die ohne Küchenherd auskamen, befand er. Am meisten aber genoss Felix, dass er eine Familie gefunden hatte. Anfangs meinte er, ohne Unterschied in die drei Mädchen gleichzeitig verliebt zu sein. Lizzie, reichst du mir bitte das Salz? Hier, liebe Schwester. Ich danke dir. Wenn sie nur nicht alle so traurig wären. Sogar Lizzie Acton mit ihrem Gelächter wirkte traurig. Auch Clifford Wentworth, der doch so jung war und einen einspännigen Pferdewagen und eine schöne Fuchsstute sein eigen nannte. Der Einzige, der keinen Trübsinn erkennen ließ, war Robert Acton. Er schien alle Dinge von der humorigen Seite zu betrachten. Felix, haben Sie schon ein Opfer gefunden für Ihre Zeichenkünste? Oh ja. Lieber Onkel, es wäre mir eine Ehre, Sie porträtieren zu dürfen. Mich? Ja, Sie haben so einen interessanten Kopf. Wunderbar ausgezehrt. Und Ihr Ton ist so herrlich bleich, sehr mittelalterlich. Das ist vermutlich ein Kompliment. Oh, bitte nicht. Meine Kinder haben eine Daguerreotypie von mir. Das genügt vollkommen. Mr. Wentworth fiel der Umgang mit seinem Neffen nicht leicht. Einerseits war Felix so klug und hübsch und gesprächig, dass man einfach eine gute Meinung von ihm haben musste. Andererseits war er ein Künstler oder Amateur, wie er selbst von sich sagte, was auch immer das bedeuten mochte. Mit seiner Nichte tat sich Mr. Wentworth allerdings noch schwerer. Obwohl er die Baronin pünktlich jeden Nachmittag besuchte, konnte er sich nicht an sie gewöhnen. Ihre Fremdartigkeit lähmte und verwirrte ihn. Ihre schelmischen Bemerkungen erschreckten ihn. Ich möchte, dass Sie mich porträtieren, Felix. Mit dem größten Vergnügen. Hältst du dich für so hübsch? Keineswegs, aber es muss unterhaltsam sein, sich malen zu lassen. Unterhaltsam? Es ist nur eine der vielen Formen von Eitelkeit, liebe Tochter. Sie sind sehr schön, Cousine. Das ist ein Kompliment. Ich stecke alle Komplimente, die ich bekomme, in eine kleine Spardose. Es sind erst 2 oder 3. Ich werde mich bemühen, es nicht als Kompliment zu formulieren. Anfangs habe ich Sie nicht für schön gehalten. Allmählich hat sich das geändert. Lizzie. Jetzt könnte deine Sparbüchse platzen, liebe Cousine. Bitte so bleiben. Nicht bewegen. Eine ganze Stunde hübsch aussehen. Das ist viel verlangt von mir. Aber nein. Ich wollte, Sie würden mir verraten, was Sie von uns halten. Wie wirken wir in Ihren Augen? Wie die besten Menschen der Welt. In Wahrheit meinen Sie wie die langweiligsten Menschen der Welt. Sie scheinen anders zu sein als Ihr Vater oder Ihre Schwester. Alle sagen, ich sei anders. Es macht Sie unglücklich. Ach, liebe Cousine, ich habe den Eindruck, in Ihrer Familie herrscht allgemein die Neigung, sehr schnell unglücklich zu sein. Das meine ich mit langweilig. Wir vergnügen uns nicht gern. Sie gewinnen dem Leben nicht so viel Freude ab, wie es möglich wäre. Sie genießen es nicht. Dabei scheinen Sie doch sehr gute Voraussetzungen dafür zu haben. Sie haben Geld, sind freie Menschen, genießen Ansehen. Was sollte man also tun? Einladungen geben, ins Theater gehen, Romane lesen, lange aufbleiben? Ich glaube, Freude erfährt man nicht durch das, was man erlebt oder nicht erlebt. Es ist vielmehr eine grundsätzliche Einstellung zum Leben. Wir sehen das Leben als Mühsal und als Prüfung. So hat man es mir beigebracht. Man kann es auch anders begreifen. Wie denn? Als Gelegenheit. Als Gelegenheit? Das ist meine Methode. Sie hat mich glücklich gemacht, aber das will natürlich nichts heißen. Was meinen Sie damit? Sie brauchen dem, was ich sage, keine große Bedeutung beimessen. Aber Sie sind ein sehr bedeutender Mensch. Oh nein! Sie haben großes Talent. Nein, bestimmt nicht. Wenn es so wäre, dann wüsste ich es. Sie kennen so viele Länder, so viele Menschen. Ja, das ist wahr. Bitte erzählen Sie mir davon. Erzählen Sie mir von Ihrem Leben. Das tat Felix. An diesem und so manch anderen Tag. Währenddessen glaubte Gertrude, in einer Art Fortsetzungsroman zu leben. So fremd und neu war für sie alles. Darf ich Sie nach Hause begleiten? Oh Gott, ich habe Sie gar nicht gesehen. Das wundert mich nicht. Sie gehen mir aus dem Weg. Schon einige Zeit. Warum sollte ich das? Ich glaube, Sie sind sich dessen gar nicht bewusst. Sie haben gar nicht bemerkt, dass ich da war. Gut, aber jetzt sind Sie hier. Das merke ich sehr wohl. Sie sind sehr beschäftigt, sehr in Anspruch genommen. Sie haben neue Interessen, neue Beschäftigungen. Ich möchte Ihnen etwas sagen, Gertrude. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie innig, mehr denn je. Ich wollte, Sie würden das vergessen. Wie könnte ich? Warum sollte ich? Ich habe Ihnen nichts versprochen, nichts gelobt. Sie haben mir das Gefühl gegeben, dass ich einen gewissen Einfluss auf Sie habe. Sie haben sich mir geöffnet. Das habe ich nicht. Dann waren Sie nicht so aufrichtig, wie ich dachte, wie wir alle dachten. Ich wüsste nicht, was irgendwelche anderen damit zu tun hätten. Ich meine Ihren Vater und Ihre Schwester. Der Gedanke, dass Sie mir Gehör schenken, macht Sie glücklich. Das stimmt nicht. Hier ist niemand glücklich. Ihr Cousin ist wohl sehr glücklich, Mr. Young. Umso besser für ihn. Sie haben sich sehr verändert. Das freut mich. Mich nicht. Ich kenne Sie seit langem und habe Sie liebgewonnen, so wie Sie waren. Ich muss jetzt nach Hause. Sie gehen mir aus dem Weg, da sehen Sie es. Dann gehen Sie mir auch aus dem Weg. Lassen Sie mich jetzt vorbei. Nach einer Weile werden Sie zu mir zurückkommen. Ich glaube fest daran. Mr. Brand wandte sich ab und blickte in den karmesinroten Sonnenuntergang. Gertrude ließ ihn stehen. Doch als sie die Wiese überquert hatte, brach sie plötzlich in Tränen aus. Es war fast ein Vergnügen, sie zu vergießen. Sie finden es sicher seltsam, dass ich mich in diesem abgelegenen Teil der Welt niedergelassen habe. Danke. Nun ja, Boston ist natürlich eine sehr schöne Stadt, aber... Heute können Sie mich nicht zum Widerspruch reizen. Boston ist ein Paradies und wir befinden uns im Vorort des Paradieses. Eben jetzt befinde ich mich im Paradies selbst. Acton regelte sich in seinem Sessel und war dabei nicht so entspannt, wie er sich gab. Er besuchte die Baronin sehr oft in ihrem Chalet, wie sie es nannte. Am liebsten hätte er sie ganz für sich gehabt. Er musste sich eingestehen, dass er nicht einmal in China eine so charmante, kluge und reizvolle Frau erlebt hatte. Die Leute müssen mich für schrecklich unartig halten, dass ich ihre Besuche nicht erwidere. Warum tun sie es nicht? Eugenia war mittlerweile alteingesessen. Jeden Tag ging sie nach dem Dinner in das Haus ihres Onkels. Und einige Herrschaften aus Boston, die ihre Mutter noch gekannt hatten, waren ihretwegen zu Besuch gekommen. Es hat so gar nichts Anregendes. Und dann steht Felix nie zur Verfügung. Er streift ständig über die Felder und zeichnet alte Scheunen. Oder er flirtet mit Gertrude. Charlotte hat angeboten, mich zu begleiten, aber nein, dafür bin ich nicht hierher gekommen. Warum sind Sie denn gekommen? Das Leben hier draußen ist sehr ruhig. Das muss doch langweilig für Sie sein. Unterhaltung habe ich genug gehabt. Sie sind also der Ruhe wegen hierher gekommen? Ich kam aus allerlei Gründen. um wegzugehen, mich zu verändern, mit allem zu brechen. Aber wenn man einmal weggegangen ist, muss man auch irgendwo ankommen. Und da habe ich mich gefragt, warum nicht hier? Ich denke, Sie sollten mir einfach dankbar dafür sein. Wenn Sie wieder gehen, werden Sie sehen, welche Hindernisse ich Ihnen in den Weg lege. Sie wollen mir Hindernisse in den Weg legen? Das Allergrößte. Dass ich nämlich so nett zu Ihnen bin. Dass ich gar nicht mehr fort kann? Seien Sie sich da nicht so sicher. Ich bin nach Amerika gekommen, um Leuten wie Ihnen gerade nicht zu begegnen. Leuten wie mir? Ich hatte das Verlangen nach natürlichen Beziehungen. Drüben hatte ich sozusagen nur künstliche. Nun, es gibt eine Methode, vermittels derer die Beziehung zwischen einer Dame und einem Herrn immer natürlich wird. Sie meinen, wenn Sie ein Liebespaar werden? Nous n'en sommes pas là. So weit waren sie noch nicht. Doch als die Baronin ein paar Tage später mit Acton auszufahren begann, sah es fast danach aus. Er wählte die schönsten, entlegensten Gegenden. Manchmal waren stundenlang keine Häuser zu sehen, nichts als Wälder, Flüsse, Seen. Clifford hatte die Baronin schon einige Male kutschiert, doch er war ihr Cousin und viel jünger. Außerdem galt er in der hiesigen Gesellschaft als der Verlobte von Lizzie Acton. Eines Tages, es war früher Abend, brachte Acton die Pferde auf einer Hügelkuppe mit einem weiten, herrlichen Ausblick zum Stehen. Diese Landschaft erinnert Sie bestimmt nicht an den Ort, den Sie hinter sich lassen wollten. Sie meinen Silberstadt? Ihr Amerikaner seid komisch. Ihr fragt nie gerade heraus. Ich nehme an, Sie würden gern etwas über meine Ehe erfahren. Wir wollen anderen Leuten eben nicht zu nahe treten. Der Fürst will, dass Prinz Adolf, mein Mann, eine standesgemäße Ehe eingeht. Silberstadt ist ein absolut despotischer Kleinstaat. Der Regent kann die Ehe mit einem Federstrich annullieren. Trotzdem hat er mir versprochen, dies nicht ohne meine Einwilligung zu tun. Und die haben Sie verweigert? Bisher. Es ist demütigend. Und ich möchte es Ihnen schwer machen. Aber in meinem Schreibtisch liegt ein Dokument, das ich nur zu unterzeichnen und dem Prinzen zu schicken brauche. Dann ist alles vorbei? Natürlich werde ich meinen Titel behalten und meine Pension ebenfalls. Sie ist sehr klein, erbärmlich klein, aber ich lebe davon. Und Sie müssen nur dieses Papier unterschreiben. Drängen Sie darauf? Wenn ich es hinausschiebe und mich nicht festlege, kehrt der Prinz womöglich zu mir zurück und setzt sich gegen seinen Bruder durch. Oh. Er liebt mich sehr. Würden Sie ihn denn wieder nehmen? Ach, es wäre mir eine Genugtuung, ihm zu sagen: Durchlaucht, jetzt breche ich mit Ihnen. Ein paar Tage später stellte Acton der Baronin seine Mutter vor. Eine Dame von knapp 60 Jahren, die chronisch krank war und seit Jahren geduldig in einem Lehnstuhl am Fenster ihres Schlafzimmers saß. Ich habe viel von Ihnen gehört. Wie liebenswürdig Sie sind. Von Ihrem Sohn, nicht wahr? Er hat mir auch ungeheuer viel von Ihnen erzählt. Es würde Ihnen gefallen, wie er von Ihnen spricht. Ach ja? Acton sprach nie über seine Mutter, was sie sehr wohl wusste. In Eugenia weckte der Besuch Dankbarkeit dafür, dass sie selbst nicht so krank war und auch nicht so bescheiden. Auf ihrem Weg durchs Haus machte sie mehrmals Station. Acton besaß herrliche Chinoiserien, kannte sich mit Porzellan und Antiquitäten aus. Dieses Domizil war viel üppiger ausgestattet und kostbarer geschmückt als das ihres Onkels. Als sie Acton zum Abschied die Hand reichte, sagte sie: Ich bin schon fast entschlossen, das Schriftstück abzuschicken. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn es soweit ist. Sitze ich richtig so? Ich möchte nicht, dass das Kunstwerk misslingt. Kein Grund zur Sorge, lieber Onkel. Eines Sommermorgens hatte Felix mit sanfter Gewalt sein Ziel erreicht. Er hatte seinen Arm unter den von Mr. Wentworth geschoben. nur sehr wenige Arme hatten sich jemals unter den von Mr. Wentworth geschoben, und ihn durch den Garten in sein Atelier geführt. Der gesetzte Herr war von der fröhlich forschen Art des jungen Mannes mehr und mehr fasziniert. Insgeheim wünschte er sich sogar einen Rat von ihm. Bekümmert Sie etwas? Nun ja, tatsächlich. Clifford, mein Sohn. Seine Situation ist sehr ungewöhnlich. Sie meinen die Liebesgeschichte mit seiner Cousine? Liebesgeschichte? Ich meine, dass er nicht auf der Universität ist. Er ist suspendiert worden. Die Leitung von Harvard hat ihn gebeten, 6 Monate mit dem Studium auszusetzen. Er hat sich einer Sache hingegeben, der er sich nicht hätte hingeben dürfen. Einer Sache? Die Franzosen würden sagen, c'est dessonnage. Ich würde sagen, es ist eher ein Laster für spätere Jahre. Ach, Sie meinen, er trinkt? Ich habe es fast vermutet. Ich muss Ihnen recht geben, das ist stillos. Das sollte er aufgeben. Wir erhoffen uns viel von Mr. Brands Einfluss. Er selbst rührt nie einen Tropfen an. Gedenken Sie, Clifford mit seiner Cousine zu verheiraten? Zu verheiraten? Die beiden sind also nicht verlobt? Auch nicht heimlich? Heimlich? Dann wird es Zeit. Lizzie Acton ist ein reizendes junges Mädchen. Ich glaube fest an den guten Einfluss von Frauen. Soviel ich weiß, hat Lizzie ihm schon gut zugeredet. Das ist vielleicht nicht die richtige Methode. Clifford sollte mit einer liebenswürdigen Frau verkehren, die ihm, ohne dass sie jemals dieses Thema anzuschneiden braucht, eine Ahnung davon vermittelt, wie furchtbar lächerlich ein angesäuselter Mann ist. So, so. Und wer sollte das sein? Eine kluge Frau. Meine Schwester. Ihre Schwester? Sie meinen, sie würde einen heilsamen Einfluss auf ihn ausüben? Jede charmante, kluge, geistreiche Frau tut das. Besonders, wenn sie ein wenig kokett ist. Lassen Sie Eugenia Cliffords Lehrerin sein. Aber Madame Münster ist eine verheiratete Frau. Na ja, natürlich kann sie ihn nicht heiraten. Aber sie wird tun, was in ihrer Macht steht. Sagen Sie Clifford einfach, er soll sie öfter besuchen. Habe ich recht verstanden, dass ich meinem Sohn nahelegen soll, er soll der Baronin den Hof machen? Junger Mann! Mit diesen Worten brach Mr. Wentworth die Sitzung ab und nahm sie 2 Wochen lang nicht wieder auf. Er hat gedacht, du möchtest mir eine Liebschaft mit seinem Sohn verschaffen. Unglaublich. Die Fantasien eines Puritaners. Wollen wir ihnen nicht trotzdem helfen, nachdem alle so freundlich zu uns waren? Du meinst mit Clifford? Also wirklich, in diesem Land wird man für seltsame Dinge gebraucht. Ah, da sind Charlotte und Mr. Brandt. An der Anlegestelle. Warten Sie auf uns? Sie finden, ich dürfte nicht hier sein. Hier bei mir? Das verstehen Sie nicht. Ich verstehe, dass ich begriffsstutzig bin. Die beiden sehen aus wie ein Liebespaar. Ihre Schwester ist immer sehr sanft und freundlich zu Mr. Brandt. Sie ist nicht in ihn verliebt, wenn Sie das meinen. Dann macht er ihr nicht den Hof? Sie möchte, dass er mich heiratet. Deshalb ist sie nett zu ihm. Sie heiraten? Deshalb muss sie nett zu ihm sein? Mr. Brandt möchte es auch. Warum haben Sie mir das nie erzählt? Mir ist es unangenehm, darüber zu reden. Bedeutet das, Sie mögen Mr. Brandt nicht? Haben Sie ihn abgewiesen? Ja. Wünscht Ihr Vater, dass Sie ihn heiraten? Er und meine Schwester finden, ich sei dazu verpflichtet. Ich hätte ihn ermutigt. Ich kann es nicht erklären. Es ist eine lange Geschichte. Sagen Sie mir eins. Ist es wahrscheinlich, dass Sie nachgeben, dass Sie sich überreden lassen? Ich werde Mr. Brandt niemals heiraten. Aha. Es ist ja Ihre Sache, aber ich bin nicht unbedingt froh darüber. Ich würde mich freier fühlen. Freier? Ja, ich wäre in der Lage, Dinge auszusprechen, die ich mir jetzt leider versagen muss. Ich könnte Ihnen sagen, wie sehr ich Sie bewundere, ohne dass es so aussieht, als erhöbe ich Anspruch auf etwas, worauf ich keinen Anspruch erheben darf. Ein seltsamer Gedankengang. Warum bemüht sich Mr. Brand um Sie und nicht um Ihre Schwester? Charlotte würde ihn sicher nicht abweisen. Ach, Felix. Sorgen Sie doch dafür, dass sich das Blatt wendet. Was? Ja, versuchen Sie, die beiden zu verheiraten. Dann lässt man Sie in Ruhe. Ich werde Ihnen dabei helfen. Das ist verrückt. Aber ich glaube, sie hat ihn wirklich gern. Natürlich. Und wir werden sie verheiraten. Wir feiern eine Hochzeit und alle werden glücklich sein. Ich wäre sehr glücklich. Weil Sie Mr. Brand los wären. Weil meine Schwester mit einem so guten Mann verheiratet wäre. Hier haben alle Angst, egoistisch zu sein. Mich wird es auf jeden Fall glücklich machen. Wenn ich Ihnen nämlich dann den Hof mache, müssen Sie mir glauben, dass es mir ernst ist. Sie sind verrückt. Das ist ein Freibrief, alles zu sagen. Gertrude, ich bete Sie an. Ihr Lachen wird mir fehlen, wenn ich fortgehe. Oh, wirklich? Das kann ich mir kaum vorstellen. Baronin, bitte sprechen Sie nicht so selbstverständlich von Ihrem Fortgehen. Ich denke, ich sollte Sie warnen. Was ist denn mit dir passiert, Robert? Mich warnen. Warum? Vor Ihrem neuen Freund. Wie meinst du das? Felix. Der ist mittlerweile ein alter Freund. Allerdings kommst du immer zum Tee. Man sollte meinen, du hättest in China genug Tee getrunken. Ihm liegt nichts an den Dingen, die Ihnen viel bedeuten. Ach ja? Seit wann genau kommt Ihm liegt nichts an den großen Fragen des Lebens. Anscheinend sind Sie eine Art Attraktion. Daran liegt mir auch nichts. Ich bin wohl eher ein Kuriosum. Bitte sagen Sie das nicht. Wollen wir nicht alle ein wenig in den Garten gehen? Der Mond scheint so hell heute Abend. Eine schöne Idee. Mr. Brand, liebe Cousine, wollen Sie nicht auch mitkommen? Sehr gerne. Wir kommen gleich nach. Felix, lieber Onkel, warum sitzt ihr denn immer noch im Salon? Vater scheint seine Vorliebe für Porträtmalerei entdeckt zu haben. Sie sollten von mir nicht schlecht über meinen Cousin reden, Mr. Brand. Das ist ehrlos. Ich wüsste nicht, warum es ehrlos sein sollte, ihn leichtsinnig zu nennen. Sagen Sie ihm das bitte selbst. Er würde mir vermutlich recht geben und würde sich dessen nicht einmal schämen. Dann schäme ich mich auch nicht. Wahrscheinlich mag ich ihn gerade deshalb. Ich bin auch leichtsinnig. Sie verstellen sich, um ihm zu gefallen. Ich habe mich mein Leben lang verstellt und Sie haben mich dazu gebracht. Ich habe das Recht, leichtsinnig zu sein. Die großen Fragen interessieren mich nicht. Ich möchte leben. Ich glaube, Sie wissen nicht, was Sie sagen. Sprechen Sie nicht so mit mir. Das macht mich böse. Gertrude, werde ich Sie wirklich verlieren? Sie drehte sich wortlos um und ließ ihn stehen. Kurz darauf sah sie Mr. Brand und Charlotte am Gartentor miteinander reden. Ich weiß, was du sagen willst. Ach, Gertrude, wie kannst du Mr. Brand nur so behandeln, nach allem, was er für dich getan hat? Was hat er denn für mich getan? Das weißt du sehr genau. Du warst immer schwierig, liebe Schwester. Er hat dir geholfen, gegen deine Eigenheiten anzukämpfen. Das war ein Fehler. Er kann die Tugend, die er mir beigebracht hat, wiederhaben. Wenn man mich nicht sein lässt, wie ich bin, dann will ich wieder böse sein. Übrigens bin ich bei Felix nie unbeherrscht. Er ist auch ein guter Mensch. Aber Mr. Brand bedeutet uns viel mehr. Dir bedeutet er mehr, weil du in ihn verliebt bist. So etwas darfst du nicht sagen. Du hast ihn lieber, als du zugibst. Und er hat dich lieber, als er weiß. Das ist grausam von dir. Nicht, wenn es zutrifft. Ich wollte, er würde dich heiraten. Mich heiraten? Ich werde es ihm sagen. Du hast dich so verändert. Du bist böse. Tee ist das Richtige für Sie. Ich bin nicht krank. Nicht aus gesundheitlichen Gründen, mein armes Kind, sondern wegen Ihrer Manieren. Ich habe keine Manieren. Eben. Clifford hatte tatsächlich angefangen, die Baronin regelmäßig zu besuchen. Es war ihm selbst nicht klar, wie es dazu gekommen war. Sie war für ihn nur eine alte Frau, wenn auch eine unterhaltsame. Ein Glück, dass Eugenia davon nichts ahnte. In ihren Augen war Clifford ein ungehobelter junger Mann, dem sie beibringen wollte, wie man sich benahm. Schließlich hatte er mit einem großen Vermögen zu rechnen. Und ein kluger Schütze hatte immer zwei Pfeile im Köcher. Sie sollten nach Europa fahren, sobald Sie mit der Universität fertig sind. Dort kann man sich Manieren zulegen. Ich will aber nicht verreisen. Sie müssen mich besuchen. Ich werde Sie in die Gesellschaft einführen. Oder haben Sie Bedenken, mein lieber junger Puritaner? Bedenken? Wegen meiner nicht standesgemäßen Ehe. Wahrscheinlich glauben Sie, ich habe mich nur mit leichtlebigen Leuten umgeben. Aber nein, so etwas habe ich nie gedacht. Natürlich wird es heißen, Sie seien mein Liebhaber. Aber das wird mich gar nicht kümmern. Aber mich sehr wohl. Das wäre unhöflich. Ich gestatte Ihnen ein wenig Kümmernis, sollten Sie Miss Acton ernsthaft den Hof machen. Aber das... Das ging niemanden etwas an. Clifford hatte tatsächlich vor, seine Cousine zu heiraten. Seine Vision der kommenden Jahre war recht schlicht. Sobald er die Universität absolviert hatte, würde er mit ihr Hochzeit feiern und seinen Traberbestand verdoppeln. Ihre Cousine Lizzie ist einfach entzückend. Sie ist das hübscheste Mädchen hier. Verraten Sie es mir, sind Sie verlobt mit ihr? Werden Sie es auch niemandem sagen? Och, wenn es etwas so Hochheiliges ist. Also gut, wir sind nicht verlobt. Das freut mich. Ein junger Mann in Ihrer Position muss wählen und vergleichen dürfen. Er muss erst einmal die Welt sehen. Glauben Sie mir, Sie sollten diese Angelegenheit nicht entscheiden, bevor Sie nicht ins Ausland gereist sind und mich besucht haben. Mir ist ein wenig bang vor diesem Besuch. Es kommt mir so vor, als sollte ich noch einmal in die Schule gehen. Och, es gibt kaum einen liebenswürdigen Mann, der nicht irgendwann bei einer klugen Frau, die wahrscheinlich ein bisschen älter war als er, in die Schule gegangen ist. Bei mir bekommen Sie diesen Unterricht gratis. Am nächsten Tag erzählte Clifford seiner Cousine, dass die Baronin sie für das entzückendste Mädchen halte, das sie je gesehen hatte. Nein, das tut sie nicht. Glaubst du, dass sie bei allem, was sie sagt, das Gegenteil meint? Oh ja. Sie sind zurück von Ihrer Geschäftsreise, Robert. Wie schön. Sie sind ganz allein? Wo sind denn die anderen? In aller Winde verstreut. Clifford vermute ich bei seiner Cousine. Falls Sie Lizzie meinen, bei uns ist er nicht aufgetaucht. Ach nein? Bedenken Sie, dass er zwei Cousinen hat. War denn die Baronin heute Abend nicht hier? Sie hat uns bereits seit 3 Tagen nicht mehr mit ihrem Besuch beehrt. Was ist denn los mit ihr? Nun ja, ich schließe daraus, dass sie unserer überdrüssig ist. Ich werde noch schnell bei ihr vorbeischauen. Na, Sie sind wenigstens ehrlich. Warum sollte ich das nicht sein? Wenn es unter uns noch eine Tugend gibt, sollten wir an ihr festhalten. Wir haben eine Baronin unter uns. Die sollten wir festhalten. Acton befand sich seit Wochen in einer sonderbaren Gemütsverfassung. Jeder Satz der Baronin faszinierte ihn, gab ihm zu denken. Aber wenn das Liebe war, wurde sie überschätzt. Es verwirrte und quälte ihn, dass er nicht feuriger war. Zumal er sein Junggesellendasein nicht mehr lustig fand. Auf seiner Reise hatte sich nun eine wunderbare Wandlung vollzogen. Sein Herz schlug schneller, sobald er an sie dachte. Sein Blut geriet in Wallung. Ein subtiler Fingerzeig in Richtung Eheschließung. Es ist sehr freundlich von Ihnen, zu dieser Stunde zu kommen. Ich habe damit gerechnet, Sie drüben anzutreffen. Ich war schon seit Tagen nicht dort. Sie sind der Sache überdrüssig. Das ist eine schreckliche Anschuldigung. Aber ich habe nicht den Mut, mich zu verteidigen. Ich kritisiere Sie nicht. Ich habe so etwas erwartet. Das ist ein Beweis außerordentlicher Intelligenz. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise. Keineswegs. Ich wäre viel lieber bei Ihnen gewesen. Jetzt kritisieren Sie mich aber. Sie stellen Ihre eigene Treue meinem Wankelmut gegenüber. Irgendetwas ist mit Ihnen passiert, seit ich fortging. Sie sind weggegangen. Das ist mir passiert. Wollen Sie damit sagen, dass Sie mich vermisst haben? Selbst wenn ich das hätte sagen wollen, achten Sie nicht darauf. Ich bin sehr unaufrichtig. Meine Komplimente sind wertlos. An diesem Abend hatte die Baronin etwas Rührendes an sich, etwas ungewohnt Zartes. Warum war er ihr gegenüber nur immer so vorsichtig, ja misstrauisch geblieben? Haben Sie dieses Dokument nach Deutschland geschickt, von dem Sie mir erzählt haben? Habe ich Ihnen das nicht schon gesagt? Acton? Clifford! Ich dachte, du wärst in Newport. Du bist hier? Er wollte sich die Zeichnungen von Felix ansehen. Da hast du dir einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Viel Licht hattest du nicht. Ich hatte gar keins. Ist die Kerze ausgegangen? Welche Kerze? Mein armer Junge, Sie sind sehr dumm. Am besten gehen Sie jetzt heim. Ja. Also dann, gute Nacht. Was ist denn mit dem los? Hat er getrunken? Er trinkt nicht mehr. Davon habe ich ihn kuriert. Aber im Gegenzug hat er sich in mich verliebt. Seine Leidenschaft wundert mich nicht, aber ich wundere mich, dass er die Gemälde Ihres Bruders Ihrer Gesellschaft vorzieht. Er war nicht im Atelier. Das habe ich in dem Moment erfunden. Erfunden? Warum? Er will unbedingt den Romantiker spielen. Er hat sich angewöhnt, mich mitten in der Nacht zu besuchen. Dann geht er einfach durch den Obstgarten und Felix Mahlzimmer, das eine Außentür hat. Das scheint ihn zu amüsieren. Clifford romantisch? Ich hoffe, Sie ermutigen ihn nicht. Er sollte der armen Lizzie gegenüber nicht wankelmütig werden. Wankelmütig? Sie haben eine ausgesprochen innige Beziehung. Ach, wenn er das nächste Mal sentimental wird, werde ich ihm sagen, er solle sich schämen. Sprechen Sie es lieber nicht an. In diesem Land haben die jungen Leute so ungewöhnliche Beziehungen zueinander. Wenn man meint, sie sind verlobt, sind sie es nicht. Andererseits erfährt man, dass ein 20-jähriger Junge und ein kleines Mädchen, die bisher weiter nichts als kindische Hänseleien ausgetauscht haben, drauf und dran sind, Mann und Frau zu werden. Die Baronin zeigte eine übertriebene Redseligkeit. Wenn Madame Münster verärgert war, war Robert Acton verwirrt. Es dauerte nicht lang, da zog sie ihre Uhr heraus, warf einen Blick darauf und erklärte, er müsse jetzt gehen. Ich bin doch keine Stunde hier. Im anderen Haus sind Sie immer noch wach. Ach. Man sieht die Lichter von hier aus. Im anderen Haus, das sind schreckliche Leute. Ich habe meine Regeln. Also, gute Nacht. Clifford, was hast du gestern Abend bei Madame Münster gemacht? Was sollte diese Geschichte mit dem Atelier? Naja, ich habe gedacht, es wäre mein Vater. Es beunruhigt ihn, wenn ich sie besuche. Du warst also schon vor mir dort? Aber ja, wir haben Schritte gehört. Da hat sie mich hinausgeschickt. Ich sollte durchs Atelier gehen. Aha. Aber ich glaube, sie wusste, dass du es warst. Sie weiß immer alles. Warum bist du denn zurückgekommen? Die Tür des Ateliers war zugesperrt. Erst habe ich gewartet, aber dann habe ich mich plötzlich geschämt, dass ich mich vor meinem eigenen Vater verstecke. Clifford, bist du zufällig ein bisschen verliebt in die Baronin? Aber nein. Sir. Der nächste Sonntag brachte das Ende des strahlend schönen Wetters, das so lange angehalten hatte. Die Baronin stand am Fenster ihres kleinen Salons. Sie hatte erwartet, dass Acton sie besuchen würde. Seit jenem unseligen Abend waren sie einander nicht mehr begegnet. Doch der Vormittag verging, ohne dass er kam. Und sie ärgerte sich über ihren Ärger. Nur weil ein Robert Acton mich nicht mit seinem Besuch beehrt. Am liebsten wäre sie auf der Stelle an Bord eines Europadampfers gegangen und hätte den Besuch bei ihren amerikanischen Verwandten, diesen zutiefst demütigenden Fehlschlag, hinter sich gelassen. Oh, dieses schreckliche Land. Sie war hierher gekommen, um ihr Glück zu finden. Doch Glück empfand sie vor allem dann, wenn sie Eindruck machte. Unter dem amerikanischen Himmel schien ihre Macht die Krallen verloren zu haben. Ah, du hast eingeheizt. Les beaux jours sont passés. Keineswegs. Sie fangen erst an. Ich bin nicht so glücklich wie du. Wie lange gedenkst du noch, in diesem Land zu bleiben? Felix hatte keine Lust zu antworten. Aussprachen mit seiner Schwester zählten für ihn zu den wenigen unangenehmen Dingen auf Erden. Möchtest du abreisen? Jetzt schon? Hast du vor, Gertrude Wentworth dein Leben lang den Hof zu machen? Ja, ich bin sehr verliebt in sie. Und dich bewundert sie unendlich, liebe Schwester. Daran liegt mir nichts. Frauen sollten einander nicht bewundern. Sollen sie dich unsympathisch finden? Sie sollten mich hassen. Dass sie das nicht tun, zeigt nur, wie viel Zeit ich hier verloren habe. Gertrude ist ein sehr kluger Mensch. Ob sie klug ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sie Vermögen hat, das du dir offenbar gesichert hast. Ich habe mir nichts als ihre Zuneigung gesichert. Ihr Vater ist nicht erfreut darüber. Er möchte nämlich, dass sie Mr. Brand heiratet. Davon weiß ich ja gar nichts. Wirst du also mit Mademoiselle durchbrennen? Ich werde nichts tun, was unseren Onkel verärgert. Ich wusste von Anfang an, dass es mir nicht zusteht, Gertrude schöne Augen zu machen. Du erhoffst dir also eine ordentliche Heirat? Natürlich. Du gedenkst, Amerikaner zu werden? Mir scheint, ich bin bereits ein recht guter. Wir werden nach Europa fahren. Gertrude möchte die Welt sehen. Und was wird aus mir? Hast du vor, mich hier zurückzulassen? Liebste Schwester, sobald es um dich geht, habe ich nie etwas vor. Da führe ich nur Befehle aus. Ich glaube, du bist der herzloseste Mensch unter der Sonne. Merkst du nicht, dass ich in Schwierigkeiten stecke? Robert Acton möchte mich heiraten. Warum macht dich das unglücklich? Weil ich mich nicht entscheiden kann. Nimm ihn! Er ist der beste Kerl auf der Welt. Er ist ungeheuer verliebt in mich. Und er besitzt ein großes Vermögen. Gestatte, dass ich dich nun meinerseits darauf hinweise? Oh, dessen bin ich mir vollauf bewusst. Dieser Punkt spricht sehr zu seinen Gunsten. Da bin ich schrecklich aufrichtig. Und was spricht gegen ihn? Ich mag ihn nicht besonders. Oh, dann streng dich ein bisschen an. Das tue ich ja schon. Ich könnte niemals hier leben. Und er würde nicht in Europa leben wollen. Bitte nimm ihn. Mit dir würde er überall leben. Ich werde darüber nachdenken. Es hatte aufgehört zu regnen und wieder gab es einen prächtigen Sonnenuntergang, den Felix festhalten wollte. Mit Pinsel und Palette marschierte er über die Obstwiese in Richtung Landstraße. Mr. Brand! Wie schön, dass ich Sie treffe. Was gibt es? Ich wollte unbedingt mit Ihnen reden und habe schon erwogen, Sie zu besuchen. Haben Sie wieder eine Ihrer schönen Predigten gehalten? Halten Sie mich auf, um mich das zu fragen? Nein, nicht deshalb. Ich wollte Ihnen etwas erzählen. Es ist sehr heikel, aber es geht mir schon lange durch den Kopf. Bitte sagen Sie es so schnell wie möglich. Sie werden sich jetzt wundern, aber Zuneigung öffnet einem mir die Augen. Und dann kam mir noch meine Schwester zu Hilfe. Wir haben uns gleich zu Anfang in Charlotte verliebt. In Charlotte? Vor allem Eugenia war ganz hingerissen von ihr. Und da ist uns etwas aufgefallen. Sie ist nicht glücklich. Die Arme ist unsterblich in sie verliebt. Sie haben es nicht bemerkt? Sie sind blind wie ein Maulwurf, lieber Herr. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Natürlich möchte ich Ihnen keinen Rat geben, aber es besteht kein Zweifel. Für Sie ist das sehr vorteilhaft, nicht wahr? Sie sind mir ja an die Quere gekommen. Ich weiß, was Sie meinen. Aber Sie täuschen sich. Sie haben nichts verloren. Gertrude war immer ein klarer, pflichtbewusster Mensch. Höchstens eine Illusion. Ich bilde mir nicht ein, Gertrude zu kennen. Aber ich glaube, sie macht sich nichts aus Begriffen. Sie ist fasziniert vom Leben in seiner Fülle. Und glauben Sie mir, sie ist so viel stärker als ich. Sie hat ein Ziel. Sie möchte alles erkunden, die ganze Welt kennenlernen. Ist das alles, was Sie mir zu sagen haben? Bitte bedenken Sie doch, was Sie gewonnen haben. Sie können Charlotte glücklich machen. Wie schön, Sie wiederzusehen. Ich bin gekommen, Ihnen Lebewohl zu sagen. Eugenia hatte noch immer keinen Besuch von Robert Acton bekommen. Anscheinend hielt er sich bewusst fern. Daher hatte sie beschlossen, seine Mutter aufzusuchen. Sie gehen fort? Ich hatte gehofft, Sie würden bleiben. Für immer. Für immer? Nun ja, es heißt, Sie hätten ein so schönes, kleines Haus. Es ist ein feines Haus. Allerdings nicht zu vergleichen mit Ihrem. Mein Sohn besucht Sie so gern. Er wird Sie vermissen. Ach, liebe Madame, Ich kann nicht Ihrem Sohn zuliebe in Amerika bleiben. Sie wissen ja, ich sterbe bald. Aber sagen Sie doch so etwas nicht. Die Baronin hasste es, an den Tod erinnert zu werden. Ich möchte meine Kinder froh und glücklich zurücklassen. Meine Tochter wird wahrscheinlich ihren Cousin heiraten. Zwei hochinteressante junge Leute. Und Robert, ich wünschte, sie könnten bleiben. Sie mögen uns doch, nicht wahr? Eugenia ergriff die Hand der Kranken und hielt sie einen Augenblick. Sie fürchtete, Mrs. Acton könnte wieder verkünden, sie werde bald sterben. Liebe Madame, ich darf nicht vergessen, dass Ihre Kräfte rar sind. Wir müssen Abschied nehmen. Was treiben Sie denn da? Statt geradewegs die Auffahrt hinunterzugehen, hatte Eugenia noch den herrlichen Garten inspizieren wollen. Genau so ein prächtiges Anwesen hatte ihr vorgeschwebt, als sie beschloss, nach Amerika zu fahren. Überraschenderweise fand sie Robert Acton unter einem Baum im Gras liegend. Ich habe gerade an Sie gedacht. In dieser Position? Ich bin entzückt, Sie hier zu sehen. Wollen Sie nicht ins Haus kommen? Da komme ich gerade her. Ich habe Ihre Mutter besucht. Auf keinen Fall wollte sie den Eindruck erwecken, als sei sie auf der Suche nach ihm gewesen. Ich habe ihr Lebewohl gesagt. Lebewohl? Ich wollte nur noch einen Blick in den Garten werfen, aber jetzt muss ich nach Hause. Sie gehen fort. Wann? So bald wie möglich. Und warum? Warum sollte ich bleiben? Weil wir alle Sie sehr verehren. Das ist kein Grund. In Europa werde ich auch verehrt. Warum haben Sie mir keinen Besuch abgestattet? Wenn ich gehandelt hätte, wie mir zumute gewesen ist, hätte ich Sie oft besucht. Das ist keine Begründung. So ist es wirklich. Ich habe mich ferngehalten. Ah, jetzt kommt die Begründung. Weil ich über Sie nachdenken wollte. Das stimmte. Seit der Rückkehr von seiner Reise dachte er noch mehr an Sie. Er wusste jetzt, dass er in Sie verliebt war. Oder glaubte es zumindest zu wissen. Aber konnte er ihr auch trauen? Sie ist nicht ehrlich, hatte er sich ständig gesagt. Sie ist eine Lügnerin. Jetzt, da sie vor ihm stand, kam ihm das allerdings ganz unwichtig vor. Liebste Baronin, was könnte ich sagen, damit Sie bei uns bleiben? Da ich unbedingt gehen will, liegt es nicht in meinem Interesse, Ihnen das zu verraten. Mit diesen Worten verabschiedete sich die Baronin. Und Robert Acton blickte ihr verstört hinterher. Am Abend sah er sie wieder, denn sie erschien noch einmal im Haus ihres Onkels. Jedoch war sie für ihn unerreichbar. Aus Boston waren zwei Herren zu Besuch gekommen, die ihre ganze Aufmerksamkeit beanspruchten. Er wartete vergebens auf der Veranda auf eine Gelegenheit zu einer Aussprache und verlor schließlich die Geduld. Bringst du mich nach Hause? Clifford will sich um den Buggy der Gäste kümmern. Ja, lass uns gehen. Die Baronin beobachtete, wie Acton mit seiner Schwester das Grundstück verließ. Auf der Veranda begegnete ihr Clifford. Warum sind Sie nicht mit Ihrer Cousine nach Hause gegangen? Aber Robert hat Sie doch begleitet. Eben. Normalerweise überlassen Sie das nicht ihm. Naja, ich wollte den Leuten aus Boston helfen. Haben Sie mit ihr gestritten? Mit Lizzie? Oh nein. Warum besuchen Sie mich nicht mehr? Habe ich Sie verärgert? Mich verärgert? Warum sind Sie dann nicht gekommen? Weil ich Angst habe, wieder in diesem Hinterzimmer eingesperrt zu werden. Wissen Sie, dass ich fortgehe? Ich verlasse diesen Ort. Jetzt gleich? In ein paar Tagen. Sie müssen mich in Europa besuchen kommen. Ja, das werde ich. Da kommt der Buggy. Clifford eilte davon. Und die Baronin wanderte im Sternenlicht allein nach Hause. Sollte sie nun gar nichts erreicht haben? Wirklich gar nichts? Liebe Cousine, verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich möchte Ihnen etwas ganz Besonderes sagen. Natürlich, wenn es sein muss. Ich bin in Ihre Schwester verliebt. So verliebt. Und ich möchte, dass Sie mir helfen. Ihnen helfen? Ich meine nicht bei Gertrude. Wir beide sind uns bereits auf wundersame Weise einig. Ich meine Bei Ihrem Vater und der Welt im Allgemeinen. Einschließlich Mr. Brand. Der arme Mr. Brand. Natürlich möchte ich Gertrude heiraten. Ich weiß, Ihr Vater hatte Höheres im Sinn und Sie wohl ebenfalls. Ich bitte Sie, legen Sie bei ihm ein gutes Wort für mich ein. Er wird mich natürlich für einen leichtfertigen Kerl halten. Aber sagen Sie ihm, wenn ich jemals so war, dann habe ich es vergessen. Aber Mr. Brand... Er ist nicht mehr so erpicht auf die Heirat wie früher. Er fürchtet sich vor ihrer Schwester. Er hält sie für verrucht. Was haben Sie mit ihr gemacht? Ich glaube, sie hat geschlafen und ich habe sie aufgeweckt. Charlotte ging aus dem Zimmer, ohne sich noch einmal umzusehen. Und Felix war so grausam, ihre Tränen mit Genugtuung zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich sollte mich nicht so mit dir treffen, bevor ich die Einwilligung deines Vaters habe. Seit du hierher gekommen bist, haben wir uns sehr oft allein getroffen. Worin liegt der Unterschied zu jetzt? Weil es Nacht ist? Der Unterschied liegt darin, dass ich dich mehr liebe als früher. Ich habe mit Charlotte geredet. Warum ist sie so erpicht darauf, sich ihr eigenes Grab zu schaufeln? Du bist zu vorsichtig, zu diplomatisch. Aber ich bin nicht gekommen, um jemanden unglücklich zu machen. Wir werden weit fortgehen. Ja, aber erst werden wir Frieden schließen. Warum wollen Sie einem nur immer einreden, man müsse sich schuldig fühlen? Warum machen Sie einem alles so schwer? Felix ließ Charlotte Zeit, seine Sache vorzutragen. Dann, am dritten Tag, suchte er seinen Onkel in seinem Büro auf. Zufällig war Charlotte gerade bei ihm. Liebe Charlotte, haben Sie... Felix, Sie müssen selbst mit meinem Vater reden. Mit mir reden? Ich hoffe, es ist nichts Unangenehmes. Es ist etwas Herrliches. Für mich. Lieber Onkel, ich wünsche mir aus ganzem Herzen, Ihre Tochter Gertrude zu heiraten. Oh. Ich habe es befürchtet. Sie sind nicht erfreut? Wir haben immer Gertrudes Glück gewollt. Sie ist im Grunde ihres Herzens sehr ernst. Ich weiß, ich bin nicht der Mann, nach dem Sie Ausschau gehalten haben. Ich habe keinen gesellschaftlichen Rang und kein Vermögen. Natürlich stellt sie mit mir ihr Licht unter den Scheffel. Ich bin der Scheffel. Nun weiß ich, Sie können mich gut leiden. Aber Sie halten mich für leichtsinnig, mittellos und schäbig. Gebe ich alles zu. Aber jetzt, Sifini? Ich kann meinen Lebensunterhalt verdienen, indem ich durch die Welt ziehe und schlechte Porträts male. Es ist kein ruhmreicher Beruf, aber ein durchaus ehrbarer. Es ist nicht wegen Ihrer Mittellosigkeit. Das ist nett von Ihnen. Aber sagen Sie bitte nicht, es sei wegen meiner Charakterlosigkeit. Denn ich habe Charakter. Einen kleinen, schmächtigen, aber immerhin greifbaren. Solltest du Felix nicht sagen, dass es wegen Mr. Brand ist? Es ist nicht nur wegen Mr. Brand. Es fragt sich, ob es das Beste für Gertrude ist. Lieber Onkel, normalerweise ist es eine recht gute Sache für ein Mädchen, wenn sie... Ihr sprecht von mir? Wir sprechen über deine Zukunft. Deine wunderbare Zukunft. Warum sprecht ihr darüber? Überlasst sie mir. Schwester. Hast du kein Vertrauen in Felix, Vater? Ich habe mehr Vertrauen in Felix als in dich. Du hast ein schwieriges Naturell. Dich hat man immer ermahnen müssen. Du wolltest mich nicht sein lassen, wie ich von Natur aus war. Ich weiß nicht, was ihr aus mir machen wolltet. Mr. Brand war der Schlimmste. Er hat dich so gern. Nein, er hat mich nicht gern. Er belehrt mich nur. Liebe Tochter, ich habe dich noch nie so heftig erlebt. Ich habe Felix gesagt, dass ich mit ihm fortgehe. Du hast wunderbare Sachen gesagt. Fort? In ein fremdes Land, nach... Wie sagtest du? Ich habe sehr viele Sachen gesagt. Nach Böhmen. Ein unterschätztes Land. Ich weiß, was ich will, Vater. Ich habe gewählt. Ich bin entschlossen, Felix zu heiraten. Es ist besser, Sie willigen ein, Sir. Hä? Alle drehten sich in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Es war Mr. Brand, der in der offenen Verandatür stand. Mit der Miene eines Mannes, der einen sehr edlen Entschluss gefasst hat. Kommen Sie herein, Sir. Es ist nur recht, wenn Sie dabei sind. Im Grunde war dies der edelste Moment in seinem Leben und bot daher ausreichend Gelegenheit, sich linkisch zu benehmen. Ich habe gehört, was Miss Gertrude gesagt hat. Und wir haben gehört, was Sie gesagt haben, mein teurer Freund. Felix tätschelte Mr. Brent, der einen hochroten Kopf hatte, aufmunternd den Arm. Der blickte überall hin, nur nicht zu Charlotte. Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Mr. Brent hat dich gebeten, du mögest Felix erlauben, mich zu heiraten. Erkenne ich da einen gewissen Sinneswandel, Mr. Brent? Ja, Sir. Manchmal ist ein Sinneswandel etwas Hochmoralisches. In gewisser Hinsicht ist es keiner. Ich habe mir etwas gewünscht, Sie darum gebeten. Auch jetzt wünsche ich mir noch etwas und bitte Sie darum. Jetzt endlich blickte er Charlotte an, die bei seinen Worten heftig errötet war. Offenbar hatten ihn alle verstanden. Nur nicht Mr. Wentworth. Ich habe darüber nachgedacht. Ich möchte in meiner Eigenschaft als Geistlicher dieses junge Paar trauen. Gott im Himmel! Näher war Mr. Wentworth einer Blasphemie im ganzen Leben noch nicht gekommen. Es wäre mir eine große Freude. Das ist sehr nett. Das ist ganz reizend. Ich verstehe nicht. Das ist eine schöne Idee, Mr. Brent. Vater, sag ja! Ich habe sie in letzter Zeit deutlich seltener gesehen, als mir lieb war, liebe Gertrude. Jetzt weiß ich auch warum. Ich gratuliere Ihnen. Felix wird ein guter Ehemann sein, denn er besitzt eine wertvolle Eigenschaft. Seine unverwüstliche Fröhlichkeit. Robert Acton lehnte an einer der weißen Säulen der Veranda, als Eugenia ihre hübsche kleine Gratulationsansprache hielt. Ich hoffe, dass die Heirat Ihres Bruders Sie noch länger hier festhält. Warum sollte ich wegen der Heirat meines Bruders bleiben, wenn ich nicht einmal wegen meiner eigenen bleiben würde? Ich war ein Riesendummkopf. Ich hoffe immer noch, dass ich Sie umstimmen kann. Vielleicht mit einer weiteren Attraktion, die uns hier erwartet. Baronin, es dürfte Sie interessieren, dass noch zwei andere aus unserem kleinen Kreis das Wagnis der Ehe eingehen. Das wollte ich gerade erzählen. Das müssten eigentlich Charlotte und Mr. Brand sein. Wie kommen Sie denn darauf? Dann stand Mr. Acton offenbar im Begriff, mir seine eigene Verlobung kundzutun. Das trifft es schon eher. Clifford hat Mr. Brand gebeten, wenn er schon einmal dabei ist, für ihn und Lizzie eine ebensolche Zeremonie abzuhalten. Ach, kommt das nicht etwas plötzlich? Ich lasse morgen packen. Ich werde deine Hochzeit nicht abwarten. Ist das Stück zu Ende, liebe Schwester? Ich habe meine Rolle gespielt. Und viel Applaus erhalten. Ach, Applaus. Ich verstehe nicht, wie ich es hier ausgehalten habe. Halte es noch ein wenig länger aus. Komm zu meiner Hochzeit. Danke. Das ist deine Sache. Meine Angelegenheiten spielen sich anderswo ab. Du wirst Mr. Acton also nicht heiraten? Ich habe ihn abgewiesen. Wie überaus schade. Wo willst du hin? Nach Deutschland, mit dem ersten Schiff. Ich dachte, deine Situation hätte sich geändert. Oh nein. Ich habe nicht unterschrieben. Ihr Betätigungsfeld war eben doch Europa. Auf diesem provinziellen Kontinent waren die Bedingungen für wirklich überlegene Frauen ungünstig. Die Baronin besaß aufgrund ihrer Lebenserfahrung eine so große Geschmeidigkeit, dass sie ungeniert zu diesem Schluss kam. Mr. Brand widmete sich in den nächsten Tagen überaus pflichtbewusst seiner selbstgewählten Aufgabe. Nach dem Hochzeitsfest verließ Gertrude mit Felix Young ihr Vaterhaus. Die beiden waren unbeirrbar glücklich und fuhren weit weg. Doch kehrten sie zurück, als Charlotte Mr. Brent heiratete. Mr. Wentworth ertappte sich dabei, dass er Felix' Fröhlichkeit bereits vermisst hatte. Robert Acton aber heiratete nach dem Tod seiner Mutter ein ausnehmend nettes, junges Mädchen. Die Europäer. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Henry James, aus dem Englischen von Andrea Ott. Hörspielbearbeitung Irene Schuck. Es spielten Eugenia Judith Rosmeier, Felix Patrick Güldenberg, Mr. Wentworth Wolfgang Pregler, Charlotte Laura Mehr, Gertrude, Anne Müller. Clifford, Lukas Sperber. Mr. Brandt, Xenia Lacher. Robert Acton, Sebastian Rudolph. Lizzie, Maria Wajinska. Mrs. Acton, Eva Weißenborn. Erzähler, Ulrich Nütten. Dramaturgie, Thomas Fritz. Ton, Holger König. Schnitt, Christian Grund. Regieassistenz, Matthias Seimer. Regie, Irene Schuck. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.